Kapitel 1, Übung A4. Hören Sie die Berichte und ergänzen Sie die Informationen. Ich soll also etwas über meine Schulzeit erzählen. Das ist schon eine Weile her. Ich kann mich natürlich sehr gut an meinen Schulweg erinnern, denn meine Schule war in einem anderen Stadtteil und ich musste ziemlich lange mit dem Bus fahren, 45 Minuten. Meistens habe ich während der Busfahrt meine Hausaufgaben gemacht. Meine Handschrift war dann aber nicht die schönste und viele Lehrer konnten meine Hausaufgaben nicht richtig lesen. Ich kann mich auch noch an unseren Physiklehrer erinnern. Das war ein junger Lehrer und wir haben sehr viele interessante Experimente durchgeführt. Meine Lieblingsfächer waren eigentlich alle naturwissenschaftlichen Fächer, also Physik, Chemie und Biologie. Ich wollte früher Tiefseetaucher werden und im Ozean nach Schätzen und versunkenen Schiffen suchen. Naja, jetzt bin ich Betriebswirt und arbeite in einer Bank. Das ist nicht ganz so spannend. Was fällt mir noch ein? Unsere Englischlehrerin, Mrs. Jones, die war sehr attraktiv und ich glaube, die Hälfte der Jungen war in sie verliebt. Ich auch. Leider hatte ich Schwierigkeiten mit Sprachen, weil ich zu faul war, Vokabeln zu lernen. Deshalb konnte mich Mrs. Jones nicht besonders gut leiden. Dann erinnere ich mich natürlich auch noch an die Mädchen in unserer Klasse. Wir waren 10 Jungen und 14 Mädchen. Das hübscheste Mädchen war Sandra. Sie wollte später mal Ärztin werden. Ich weiß nicht genau, was sie studiert hat und was sie jetzt macht. Vielleicht haben wir ja in ein paar Jahren ein Klassentreffen. Und dann sehe ich hoffentlich alle wieder. Meine Schulzeit? Daran erinnere ich mich gerne. Ich war eine gute Schülerin und hatte viele Freundinnen. Meine Lieblingsfächer waren Deutsch, Englisch und Geschichte. Ich wollte immer Lehrerin werden. Meine Liebe zu Sprachen und zum Unterrichten habe ich dann auch zu meinem Beruf gemacht. Ich bin Englischlehrerin geworden. Mein Schulweg war sehr kurz, denn die Schule war nur 2 Straßen von unserem Haus entfernt. In unserer Klasse waren 25 Schüler, 15 Jungen und 10 Mädchen. Sport und Biologie haben mir auch viel Spaß gemacht und unser Sportlehrer war ein toller Typ, im Gegensatz zu unserem Mathelehrer. Vielleicht habe ich die Mathematik nicht richtig verstanden, weil es der Lehrer nicht richtig erklären konnte. Ich hatte trotzdem immer ein gutes Zeugnis. Meine Eltern waren sehr stolz auf mich. Unsere Schule war meistens um 13 oder 14 Uhr zu Ende und nachmittags habe ich viel Sport getrieben. Das war wirklich herrlich. So viel Freizeit. Davon träume ich heute noch.